You could take the money. Allah.

gerade jemand mal hier auch da haben. Man kann nicht mehr so. Oh, السلام صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه اجمعين. Thank you. Um abraço.